Also hallo erstmal, heute Abend zu der Veranstaltung, zu den homophoben Massenmobilisierungen in Frankreich. Wir haben es hier hoch in den Festsaal verlegt, nicht weil wir einen Massenansturm erwartet haben, sondern weil es unklare Absprachen gab. Aber jetzt sind wir hier, ist auch nett. Kurz zum Ablauf, ich werde jetzt kurz eine Einleitung zur bürgerlichen Sexualordnung halten. Oder zur Sexualität der bürgerlichen Gesellschaft, das ist alles ein bisschen zugespitzt, weil es erstmal nur eine kurze Einleitung war, was klar ist, das geht natürlich zu Kosten der Differenzierung, die an manchen Stellen vielleicht noch nötig gewesen wäre, und danach wird dann Werner als Hauptredner konkreter zu den aktuellen Mobilisierungen in Frankreich uns was erzählen. Gut, Aufhebung der Familie. Selbst die Radikalsten ereifern sich über diese schändliche Absicht der Kommunisten, formulierten Marx und Engels im Kommunistischen Manifest und schilderten so den Widerstand gegen einen wichtigen Aspekt der kulturrevolutionären Ansprüche der kommunistischen Weltbewegung. Bereits in dieser Schrift verdeutlichten sie, dass ein sozialrevolutionärer Transformationsprozess weit mehr beinhalten wird, als nur den Übergang der Produktionsmittel in den Besitz der ausgebeuteten Klassen oder gar die Partei des Proletariats. Vielmehr ging es schon immer um eine radikale Umwälzung aller repressiven Lebensverhältnisse, die selbstverständlich auch die bürgerliche Geschlechts- und Sexualordnung erfassen wird. Das, was wir heute als Sexualität kennen, also eine für die Gesellschaft allgemein gültige Sexualitätsform, die zudem identitätsbildend für das Subjekt wirkt, sowie eine strikt binäre Geschlechterordnung, an die zudem bestimmte sozialpsychologische und kulturelle Qualitäten sowie bestimmte Arbeitssphären geheftet sind, besteht erst seit wenigen Jahrhunderten und fällt in eins mit der Durchsetzungsgeschichte der kapitalistischen Gesellschaft. Mit dieser setzte ab dem 16. Jahrhundert ein starker Schub der Lust- und Leibfeindschaft sowie der affektiven Kontrolle in den europäischen Gesellschaften ein. Die abstrakte Vereinigung aller Gesellschaftsmitglieder unter der Wahnform ermöglichte diese Vereinheitlichung der Affekte und Gefühlsformen und bedingte eine Entsinnlichung der Gesellschaft. Es bildete sich eine Produktionsweise heraus, in der die Bedürfnisbefriedigung der Menschen nur ein Abfallprodukt der produzierten Tauschwerte war, die also von ihren besonderen Interessen und Bedürfnissen abstrahierte. Die Mehrheit der Gesellschaft, das Proletariat, war von nun an gezwungen, den größten Teil seiner Lebenszeit damit zu verbringen, Mehrwert für das Kapital zu erarbeiten. Sein Körper musste sich in ein desexualisiertes Arbeitsinstrument verwandeln. Sexualität, die nur den Selbstzweck der Lustbefriedigung kennt, schien unter diesen Bedingungen eine Bedrohung für diese neue Arbeits- und Ausbeutungsordnung. In einer Gesellschaft, die alles in abstrakter Arbeitszeit bemisst, ist Lust wertlos und wird auch so behandelt. Sie wurde der dem Kapital adäquaten instrumentellen Vernunft subsumiert und kannte nur noch den Zweck der Fortpflanzung. Alle anderen Formen außer der genitalen Heterosexualität wurden von nun an für Jahrhunderte aus dem offiziellen gesellschaftlichen Leben gebannt. Freilich ermöglichte erst die doppelte Befreiung der Menschen, der von nun an nicht mehr dem Willen seines Lehnsherrn, dafür aber mit seinem freien Willen den objektiven Zwängen der Kapitalverwertung unterworfen war, diesen und all seine Vermögen als erkenntnistheoretisches Problem zu begreifen, dem sich dann auch die sich ab dem 18. Jahrhundert herausbildende Sexualwissenschaft in repressiver Form annahm. Deren vier normierende Objektive gab Foucault einst als die Bilder der hysterischen Frau, das auf die Entsexualisierung der Frau und ihrer Unterwerfung unter die Fortpflanzungsfunktion zielte, des masturbierenden Kindes, das die Verdrängung der kindlichen Sexualität forcierte und es so hörig machen sollte, und des perversen Erwachsenen, das alle von der Genitalität abweichenden Sexualformen pathologisierte und medizinalisierte an. Nach diesen Ausschließungen wurde dann im vierten Typus, dem familienplanten Paar, die herzustellende Form der Sexualität angezeigt, nämlich ihre Sozialisierung als Fortpflanzungsfunktion, durch die eine zentralisierte Regulierung der Bevölkerung ermöglicht wurde. Es bedurfte erst der Genialität des radikalen bürgerlichen Denkers Freud, der erkannte, was die Folgen dieser Sexualordnung waren, nämlich massenhaftes neurotisches Elend. Er entdeckte hinter den Symptomen der von ihm behandelten Neurotikerinnen verdrängte sexuelle Wünsche aus der frühesten Kindheit. Daran anschließend entwickelte er ein Verständnis der Sexualität, das grundlegend von dem der restlichen Sexualwissenschaft abwich. Bei ihm stellte die Heterosexualität auf einmal ein der Aufklärung bedürftiges Problem dar. Denn das Ursprüngliche der Sexualität war nicht sie, sondern die polymorphe Perversion des Kindes. Der Sexualtrieb ist partial und wird erst lebensgeschichtlich geformt. Das Kind kennt vielfache Wege und Objekte seiner Befriedigung. Partiale Sensationen, gewonnen aus Mund und After. Alles zeigen, alles sehen und betasten. Die kindliche Sexualität ist mal autoerotisch, mal inzestuös, kennt keine Fortpflanzung und entbehrt jeglicher Geschlechtergrenzen. Erst im Ödipuskomplex, in dessen Verlauf auch die Mädchen davon fantasieren, ihrer Mutter ein Kind zu zeugen und die Jungs sich wünschen, ihrem Vater ein Kind zu gebären, werden diese Fantasien und Sensationen unter dem Eindruck der Kastrationsdrohung langsam und schmerzhaft ins Unbewusste verdrängt und die gesellschaftlich durchgesetzte Geschlechter- und Eigentumsordnung, Mami gehört auch schließlich Papi, anerkannt. Hierin liegt der reaktionäre Charakter der bürgerlichen Familie begründet. Durch ihre Vermittlung von Ideologien und Imperativen der Herrschaft ist sie die grundlegende kulturelle Stütze der kapitalistischen Gesellschaft. Das Produkt ihrer privatistischen Abkanzlung und der von ihr erwirkten Verdrängung ist der autoritäre Charakter, dessen schmerzhaft beschädigte Subjektivität nur allzu leicht von reaktionären Bewegungen mobilisiert werden kann. Denn die Erinnerung an die eigene frühkindliche Homosexualität und Perversion bleibt weiterhin in seinem Unbewussten bestehen und zeigt sich mitunter in sublimierten und gesellschaftlich mehr oder weniger anerkannten Formen, etwa im Vorspiel, der engen freundschaftlichen Bindung oder der Kunst. Ihre Sublimierung erwirkt aber auch eine Schwächung der Triebbefriedigung. Die Intensität der erlebten frühkindlichen Sensationen muss unter hohem psychischen Kraftaufwand im Unbewussten gehalten werden. Ich denke, dass in diesen unbewussten Erinnerungsspuren ein Grund dafür liegt, warum das homophobe Ressentiment trotz einer sexuell liberalisierten Oberfläche der Gesellschaft wieder so schnell offen ausbrechen kann und in den Dienst von faschistischen Bewegungen gestellt werden kann. Die Erinnerung an das Glück der Kindheit darf unter keinen Umständen ins Bewusstsein gelangen. Stattdessen wird Gewalt gegen jene angewandt, die die Unverschämtheit besitzen, einen Teil davon offen auszuleben. Feindschaft gegenüber Homosexuellen ist demnach konstitutiv für eine herrschaftsförmige, zweigeschlechtliche Gesellschaftsordnung. Auch weil diese Grundkonstante weiter besteht, konnten die unter dem Druck der Frauen- und homosexuellen Bewegung, etwa von Gruppen wie der Roten Zelle Schwul oder der homosexuellen Aktion Westberlin, erkämpften Errungenschaften, wie die Streichung des Paragraphen 175, leider viel zu schnell von einem neoliberalen Kapitalismus rekuperiert werden. In Frankreich wurde diese alte Strategie von reaktionären bis faschistischen Bewegungen, auch die verdrängten Triebanteile in ihren Dienst zu nehmen und ihnen Abfuhr durch Ressentiment, Massenmobilisierung und Gewalt zu verschaffen, unlängst erfolgreich angewandt. Was ihre Erfolgsbedingungen sowie die Auswirkungen auf das gesellschaftliche Klima waren, wird uns nun Bernard Schmidt in seinem Vortrag darlegen. Bernard lebt seit 20 Jahren in Paris, ist dort hauptberuflich Jurist bei einer NGO zur Diskriminierungsbekämpfung und arbeitet als freier Journalist und Autor unter anderem zu extremen Rechten in Frankreich und Europa. Bernard, wir freuen uns sehr, dass du heute Abend hier bist. Doch bevor ich nun gleich das Wort an dich übergebe, seien mir zwei Terminhinweise erlaubt. Wir mobilisieren für den 22. Februar zusammen mit dem BASH, dem Bündnis antifaschistischer Strukturen in Hessen, zu einer Demonstration unter dem Motto Rassismus tötet nach Daufetal in der Nähe von Marburg. Der Anlass ist ein bis heute unaufgeklärter Brandanschlag vor 5 Jahren auf ein mehrheitlich von Menschen mit türkischem Background bewohntem Haus. Am 25.02. findet dann im Gönnisch-Theater im Gallus die letzte Veranstaltung dieser Reihe statt. Heiko Koch wird zu der italienischen Casa Pound-Bewegung referieren. Jetzt übergebe ich das Mikro endgültig und viel Spaß mit dem Vortrag. Ja, ich danke euch erstmal für die Einladung. Ich bin auch froh, hier zu sein. Ich danke euch. Du hast leider recht mit dem Adjektiv aktuell oder mit den beiden Adjektiven aktuell und unlängst. Ja, du darfst. Wie lange seid ihr denn noch hier? Oh. Bitte? Also, ich denke, ich werde eine starke halbe Stunde oder dreiviertel Stunde einführen und dass wir danach eine Diskussion machen mit Nachfragen, eigenen Beiträgen von euch, Kritik, Hinzufügungen, Anmerkungen. Wie gesagt, du hast leider recht mit den Adjektiven unlängst und aktuell. Hätten wir die Veranstaltung vor anderthalb Monaten gemacht, im Dezember, hätte ich wahrscheinlich gesagt, also aktuell, das ist ja jetzt ein bisschen aus der Aktualität verschwunden, das sind andere Themen in den Vordergrund getreten und die Massenmobilisierung ist erstmal abgeflaut. Der Januar und Anfang Februar dieses Jahres, also das vergangene Wochenende, hat uns leider eines anderen belehrt und die Massenmobilisierung ist nach wie vor hochaktuell, was eigentlich ungewöhnlich ist. Es ist deswegen ungewöhnlich, weil autoritäre, konservative, reaktionäre Kräfte an einer Mobilisierung mitwirken, die sich gegen ein seit nunmehr 8 Monaten in Kraft befindliches Gesetz richtet. Und normalerweise ist es ja bei autoritären und staatstragenden Kräften eher so, dass sie, sagen wir mal, das Gesetz, wenn es einmal in Kraft ist, achten, okay, um zu sagen, wenn ein Mehrheitswechsel stattfindet, wenn andere politische Mehrheitsverhältnisse bestehen, wenn eine andere Regierung antritt, da kann man im staatlichen, dafür vorgesehenen Rahmen darüber reden, wie man dann das Gesetz wieder ummodelt oder abschafft. Aber, und es war auch die Position vieler Konservativen, wenn das Gesetz einmal in Kraft ist, dann mobilisiert man nicht gegen ein Gesetz, was vom Staat derzeit als gültig vorgegeben ist. Deswegen schien es auch eine Zeit lang so, ich mache nachher eine kleine Chronologie, aber deswegen schien es tatsächlich ab Ende Mai 2013 so, als würde die Mobilisierung abflauen. Ab Ende Mai, weil das Gesetz am 17. Mai, also das Gesetz zur Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare, am 17. Mai vom französischen Verfassungsgericht für verfassungskonform erklärt wurde und deswegen am 18. Mai durch die Unterschrift von Staatspräsident Hollande in Kraft treten konnte. Inzwischen ist diese Diagnose, dass die Massenmobilisierung abflaue, aber längst wieder überholt. Es hat nicht nur den ganzen Sommer und Frühherbst und Herbst 2013 hindurch weiterhin Mobilisierungen gegeben, wenngleich auf quantitativ, auf zahlenmäßig geringerem Niveau, sondern es gibt jetzt wieder ein Aufflammen von Mobilisierung. Am vergangenen Sonntag, also vorgestern, demonstrierten frankreichweit laut Veranstalterangaben, oder in Paris demonstrierten laut Veranstalterangaben 500.000 Menschen, laut Polizei 80.000 Menschen. Die Wahrheit dürfte bei die Zahlen klaffen also relativ weit auseinander. Das ist allerdings in den vergangenen Monaten skurrilerweise bei fast allen Mobilisierungen so. Also es ist klassisch, dass solche Zahlen auseinanderklaffen. Normalerweise ungefähr die einen sagen die Hälfte und die anderen sagen das Doppelte und die Wahrheit liegt in der Regel irgendwo in der Mitte. Aber seit einigen Wochen und Monaten haben wir es oft mit skurrilem Auseinanderklaffen von Mobilisierungszahlen zu tun. Im Übrigen auch bei progressiveren Mobilisierungen. Am 1. Dezember mobilisierte der Front de Gauche, was ungefähr die entsprechend zur Linkspartei ist in Deutschland, gegen die Mehrwertsteuererhöhung zum 1. Januar, die unsozialste Steuer als Verbraucherinnensteuer anhebt. Und die Veranstalterinnen gaben 7.000 an und die Polizei gab 7.000 an und die Veranstalterinnen 100.000. Das ist auch ein krasses Auseinanderklaffen. Also das In diesen Dimensionen ist es ungewöhnlich, aber das ist seit 2-3 Monaten ist es bei fast allen Mobilisierungen so, dass es auf skurrile Weise auseinanderklafft. Also das war jetzt auch am 2. Februar so. Wie gesagt, die Veranstalterinnen sprechen von 500.000 allein in Paris, zuzüglich 40.000 in Lyon. In diesen zwei Städten wurde mobilisiert. Die Polizei spricht von 80.000, was auch kein Pappenstiel ist, in Paris und 20.000 in Lyon, was auch zusammen schon 100.000 ergebe. Voraus gingen andere Mobilisierungen, auf die ich nachher am Schluss eingehen werde, zurückkommen werde, insbesondere am Sonntag davor, also am 26. Januar mit dem sogenannten Tag des Zorns, der in gebündelter Form unterschiedliche reaktionäre bis faschistische Mobilisierung und zum Teil auch religiös motivierte, aber eher politisch motivierte Mobilisierung auf einen kleinen gemeinsamen Nenner gebracht hat, von den Identitären als außerparlamentarischer faschistischer Aktivistengruppe, die in religiösen Fragen relativ indifferent ist, also der Religion relativ egal ist, über hauptberufliche Moslemhasser und hauptberufliche Antisemiten bis hin zu christlich-fundamentalistischen, zum Teil auch muslimisch-fundamentalistisch, aber in dem Fall eher christlich-fundamentalistischen Kreisen, bis hin zu fanatischen, mehr oder minder fanatischen Gegnern und Gegnerinnen der homosexuellen Ehe wiederum. Das war auch eine Demonstration, die auch hier wieder das Auseinanderklaffen der Angaben laut Polizei 17.000, laut Veranstaltern 120.000 Menschen angezogen hat. Die Realität dürfte zwischen 20.000 und 40.000 liegen, was nicht wenig ist, also auch vom krassen Inhalt dieser dieses Aufmarsches her. Also auf die aktuellsten Sachen werde ich nachher nochmal zurückkehren und ich gehe jetzt auf den Anfang zurück. Der Anfang liegt im Jahr 2012. Zunächst findet am 22. April und 6. Mai die Präsidentschaftswahl statt, in deren Stichwahl der Sozialdemokrat François Hollande und der bürgerliche oder konservative Nicolas Sarkozy einander gegenüberstehen. Der Ausgang ist bekannt. Der siegreiche Kandidat François Hollande hatte also in seinen Wahlversprechen angekündigt, dass er die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare einführen würde, die es ja in einer Reihe von Nachbarländern bereits gab, zuerst in den Niederlanden und dann ab 2003 und dann in Belgien und in Spanien 2006, dort auch gegen ein paar Widerstände von der katholischen Kirche und konservativer Seite durchgesetzt. Die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare, die es inzwischen in einem Dutzend Bundesstaaten der USA gibt und in anderen Staaten. Also François Hollande hatte das angekündigt. Der Gesetzentwurf, der dieses Versprechen wahrmachte und damit das einzige substanzielle Wahlversprechen François Hollande, das bis heute eingelöst wurde, wahrmachte, wurde am 7. November im Kabinett verabschiedet, also im Ministerrat vorgelegt. Für die sozialdemokratisch-grüne Regierung stellte sich tatsächlich die Frage, welches Wahlversprechen, das einigermaßen signifikant ist und Symbolkraft hat, könnten wir denn durchsetzen? Sie hatten die Wahl zwischen zweien. Also bekanntlich wurden natürlich die Wahlversprechen, die einen Konflikt mit einflussreichen Kapitalkreisen einbrächten, entweder nicht durchgesetzt oder in so abgeschwächter Form, dass es nur noch symbolisch und lächerlich ist. Also natürlich nicht durchgesetzt wurde bekanntlich das Versprechen, die Arbeitslosenzahl zu reduzieren. In lächerlicher Form durchgesetzt wurde das Versprechen des Spitzensteuersatzes, der für Größtverdiener auf 1 Million angehoben werden soll. Also das ist eingekocht worden darauf, dass nur noch Leute, die 1 Million Jahreseinkommen an Lohn und Gehalt verdienen, also unter Ausschluss von Aktionärsdividenden, unter Ausschluss von Mieteinnahmen, unter Ausschluss von Unternehmensgewinnen, dass die besteuert werden. Das sind noch 1.500 Leute, also sprich, die Maßnahme ist ein Witz. All diese Sachen wurden natürlich nicht durchgeführt, weil die Kräfteverhältnisse nun mal so sind in Wirtschaft und Politik und sich eher zuspitzen, als dass sie sich verbessern würden für eine Politik, die ein bisschen vom Wirtschaftsliberalismus abweichen würde. Aber dieses Regierungslager hatte die Wahl, entweder das Wahlversprechen, das Kommunale, es ging nur um das kommunale Wahlrecht für Nicht-EU-Staatsbürgerinnen, also für seit mindestens 5 Jahren in Frankreich lebende Ausländer, Ausländerinnen einzuführen, oder die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare durchzuführen. Das waren im Endeffekt die Auswahl, die sich stellte. Und die Entscheidung im Regierungslager war, okay, das Ausländerwahlrecht ist ein heißes Eisen, da wird es Mobilisierung dagegen geben. Rassistische Mobilisierung und Mobilisierung von rechts und von der extremen Rechten und von konservativer Seite, das machen wir lieber nicht, weil das ist ein zu polarisierendes Thema, sondern die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare, das wird relativ locker ablaufen. Es wird zwar kirchliche und konservative Kreise geben, die sagen werden, dass sie das nicht gut finden, aber das wird nicht so konfliktträchtig sein, wie die Rassisten zu provozieren mit dem Ausländerwahlrecht, weil das Emotionen entfesseln wird. Das war die Erwartung. Schon als der Gesetzentwurf vorgelegt wurde, also zunächst zur Verabschiedung im Kabinett am 7. November, war die Sache allerdings schon stark zugespitzt worden. Es gab bereits erste Erklärungen ab Oktober, die also sehr zuspitzend waren, unter anderem vom Kardinal von Lyon, dem Kardinal Barbarin. Also Lyon ist in der katholischen Kirchenhierarchie nicht irgendeine Stadt. Als das Christentum nach Frankreich bzw. damals nach Gallien kam, war Lyon eine wesentlich bedeutendere Stadt als Paris. Also als Stadt im Römischen Reich bzw. im Römischen Gallien, lag auch in der Nähe zu Italien. Paris, also damals Lutetia, war ein kleinerer Handelsort, aber Lugdunum, also das spätere Lyon, war eine bedeutende Stadt. Das heißt, in der katholischen Kirchenhierarchie ist das jemand, der sehr weit oben steht. Dieser Kardinal Barbarin verglich zum Beispiel die Einführung der homosexuellen Ehe oder die Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare mit Zoophilie, also Sex mit Tieren und Pädophilie, also Kindesmissbrauch. Der Bürgermeister des großbürgerlichen 8. Pariser Bezirks, also das ist der Bezirk, wo unter anderem die Champs-Élysées und der Élysée-Palast liegen, also nicht irgendein Stadtteil. François Lebel, ein Konservativer, verglich die Einführung der homosexuellen Ebene, unter anderem mit Pädophilie, also Kindesmissbrauch und Inzest. Diese Erklärungen, die also sehr viel Aufmerksamkeit hervorriefen, Ende September, Anfang Oktober, hatten einen gemeinsamen Nenner, dass eigentlich nur aus Warte derer, die solche Sachen erklärten, dass es nur darauf ankam, dass es um eine Infragestellung des entweder bürgerlichen oder katholisch oder christlich geprägten Ehemodells gab. Weil, also, Zoophilie ist was Skurriles und ist was, okay, was jetzt niemandem schadet, außer wenn man vielleicht das mit seinem Goldfisch treibt, dann bekommt es dem Goldfisch vielleicht nicht gut, aber ansonsten ist das was eher skurril ist, wo sich vielleicht jemand behandeln lassen sollte, aber was niemanden gefährdet. Kindesmissbrauch, Pädophilie ist eine kriminelle Tat, genauso wie Vergewaltigung. Inzest ist etwas, was gesellschaftlich tabuisiert ist und was zumindest fragwürdig ist. Okay, kann man darüber diskutieren, aber was zumindest fragwürdig ist. Während Homosexualität natürlich niemanden gefährdet und eigentlich nur die Menschen, die es betrifft, die zwei, die sich lieben, was angeht. Das heißt, das Gemeinsame war, dass nicht nach der gesellschaftlichen Folgen gefragt wurde, was ist, wenn jemand homosexuelle Behandlungen begeht oder wenn ein homosexuelles Paar heiratet, ja, dann ist gar nichts, das geht eigentlich andere Menschen gar nichts an, sondern dass es nur vom Standpunkt der Institution und der vermeintlichen Entwertung der Institution Ehe betrachtet wurde. Also nach dem Motto, alles, was entweder vom christlichen Sakrament der Ehe oder vom bürgerlichen Konzept der Kleinfamilie und Kernfamilie und Ehe abweicht, ist als Abweichung gleichermaßen kriminell. Egal, ob jemand geschädigt wird wie beim Kindesmissbrauch oder ob niemand geschädigt wird wie bei der Heirat zwischen zwei homosexuellen Personen. Das rief also schon sehr viel Polarisierung hervor, noch bevor der Gesetzesentwurf vorlag. Dann kam der und schon am darauffolgenden, sondern am übernächsten Wochenende, also am Wochenende des 17. und 18. November 2012, kam es bereits zur ersten Massenmobilisierung. Damals noch getrennt zwischen einer breiten, relativ gemäßigten oder sich gemäßigt gebenden Mobilisierung am Samstag, also an dem 17.11.2012, und einer eher radikalen, offen, reaktionären, antidemokratischen Mobilisierung an dem Sonntag. Also an dem 17. demonstrierten zwischen 100.000 und 200.000 Menschen in Frankreich, überwiegend in Paris. Es gab noch kleinere Demonstrationen anderswo, mit, sagen wir mal, einer Beteiligung überwiegend aus Kreisen der katholischen Kirche, der konservativen UMP, auch vereinzelt, aber also es wurde von den Veranstaltern immer wieder in den Vordergrund gerückt, aber es war quantitativ geringfügig. Aber es gab eine Beteiligung von muslimischen und jüdischen Kreisen, also von religiösen Milieus, aber wie gesagt, das blieb zahlenmäßig geringfügig. Die Veranstalter beriefen sich immer darauf, um zu sagen, das zeigt doch, dass wir keine Rassisten und keine Rechten sind, weil wir nehmen ja auch wir beziehen die Moslems und die Juden mit ein. An dem Sonntag, den 18. November, handelt es sich um eine Mobilisierung, zu der das Institut Civitas aufgerufen hatte. Das Institut Civitas ist eine katholisch-traditionalistische bis katholisch-fundamentalistische Vereinigung, die dem rechtesten Flügel der katholischen Kirche nahesteht und dessen Sprecher Alain Escadar, der frühere Vorsitzende, kurzzeitige Vorsitzende des Front National Belge, also der belgischen Bruderpartei oder Schwesterpartei des Front National von Jean-Marie Le Pen oder jetzt inzwischen Marine Le Pen war. Also er war das nur kurz, weil diese belgische Partei ist extrem zerstritten, war in zwei Flügel zerfallen und als er Vorsitzender war, hat der andere Flügel gegen ihn Strafanzeige wegen finanzieller Hinterziehung und sonst was erstattet, aber das hat alles damit zu tun, dass das ein Chaoshaufen war. Aber es ist jedenfalls jemand, der aus dieser Ecke kommt. Jemand, der offen antidemokratisch ist, also das Institut Civitas ist also ganz klar für ein Herangehen, das sagt, das göttliche Gesetz steht über dem menschlichen Gesetz und auch in der Demokratie gibt es Sachen, an die niemand, die der demokratischen Beratung entzogen sind, wenn es überhaupt eine Demokratie geben darf. Das Institut Civitas hatte dadurch auf sich aufmerksam gemacht 2011, bevor es überhaupt die Diskussion um die gleichgeschlechtliche Ehe gab, dass wochenlang im Oktober, November 2011 mobilisiert wurde gegen missliebige Theaterstücke, die angeblich blasphemisch, also gotteslästernd waren, wo also die Leute um diese Strömung wochenlang Theatersäle besetzt und Stinkbomben mit Theatersälen gezündet hatten und demonstriert hatten und öffentliche Straßengebete durchgeführt hatten. Dadurch sind sie bekannt geworden. Nur bei der Mobilisierung gegen diese Theaterstücke waren sie 100 oder 200, das konnte man als folkloristisch, als Folklore auffassen, auch wenn das lästig war. Dieses Mal waren sie 10.000. Also sozusagen bei der breiten, sich relativ unpolitisch gebenden Demo 100 bis 200.000 und bei der extremen, politisch eindeutigen, aus der eindeutig rechtsextremen Ecke 10.000. Also auch da klafften Veranstalter und Polizeiangaben auseinander, aber die 10.000, also das war relativ einfach zu messen. Ich war also da, durch die Straßenbreite, dadurch, dass da eine Baustelle war, mussten die an einer engen Stelle durchgehen. Straßenbreite, Zahl der Leute, die durchliefen und Dauer der Demo, das war relativ eindeutig, dass es 9.000 bis 10.000 war. Bei der Demo an diesem Sonntag, also vom Institut Civitas, waren auch schon offen faschistische und rechtsextreme Kräfte dabei. Also es waren Teile des Front National dabei, auch wenn die Partei als solche nicht aufgerufen hatte, zu den Positionen der Parteien, und gerade dieser Partei komme ich nachher noch, es waren verschiedene Rechtsabspaltungen vom Front National dabei, also Fraktionen, die meinen, die große Wahlpartei der extremen Rechten sei zu lasch geworden und mache zu viel programmatische Kompromisse, wie der MNR, der Mouvement National Républicain, oder der PDF, der Parti de la France. Es war die monarchistisch-nationalistische Action Française dabei, eine Organisation, die heute relativ klein ist, aber die eine große Vorläuferorganisation hatte, die in den 1920er Jahren eine Massenorganisation war und in den 30er Jahren noch. Es waren rechtskatholische Kräfte dabei, es waren Neonazi-Gruppen dabei, wie die Jeunesse Nationaliste, auf die ich nachher auch noch eingehen werde, wenn es darum geht, was für Kräfte sind da überhaupt unterwegs. Das heißt, es war eine eindeutig bis ins faschistische Spektrum reichende Mobilisierung. Das Neue, einige Wochen später, wird sein, dass die Mobilisierung zusammenfließen, weil es nicht mehr die Trennung geben wird, sondern die Trennung aufgehoben wird, wobei gleichzeitig es parallele Marschrouten geben wird. Wir sind also Ende November, der Gesetzentwurf wird nicht zurückgezogen, sondern es wird angekündigt, dass er ins Parlament eingebracht wird. Es findet erstmals auch eine Demonstration der Befürworter und Befürworterinnen statt am 16. Dezember, die allerdings kleiner ausfällt als die Mobilisierung der Gegner, auch wenn auch ein paar 10.000 Leute unterwegs sind. Und es kommt zum nächsten Mobilisierungsschub von Gegnerseite am 13. Januar. 13. Januar 2013. Da wird schon laut Veranstalterangaben die Millionengrenze überschritten. Also ich halte das für übertrieben, ich war selber dort. Es waren drei getrennte Züge, die aber schon sehr lang und sehr gut aufgefüllt waren. Ich würde sagen, es ist schwer, sowas genau zu schätzen, aber es dürften 400.000, 450.000 Menschen real gewesen sein. Sternmarschförmig, das heißt mit einem Aufmarsch auf drei parallelen Routen. Und mit einer Mobilisierung landesweit in Paris, das heißt mit Bussen, die von außerhalb anfahren. Dieses Mal haben wir tatsächlich keine Trennung mehr, sondern alle Kräfte, die gegen die homosexuellen Ehe sind, kirchliche Kräfte, konservative, bürgerliche Kräfte und offen faschistische oder rechtsextreme Kräfte, rufen gemeinsam zum selben Termin auf. Mit dem Unterschied, dass es getrennte Routen gibt. Also zum Teil aus geografischen Gründen, zum Beispiel die größte Route, wo real am meisten Leute waren, allein auf dieser Route waren 250 oder 300.000 Leute, ist die, die vom Nordwesten von Paris her, von der Porte Dauphine her, ins Stadtzentrum führt, weil da die Busse aus Westfrankreich kommen. Und traditionell ist Westfrankreich stärker katholisch und hat eine stärkere christdemokratische Tradition. Die Bretagne, das Land an der Loire, die Pays de la Loire, das ist traditionell eher christdemokratisches Land. Das ist also auch Land, das während der Französischen Revolution katholisch-konterrevolutionär war, wie zum Beispiel die Vendée in Westfrankreich. Deswegen, weil die Mobilisierung aus Westfrankreich besonders stark war, war die Route, wo die Busse aus Westfrankreich reinfuhren nach Paris oder abgestellt wurden am Stadtrand, war die, die am stärksten besucht war. Auf dieser Route war aber auch der Front National zum Beispiel mit einer eigenen Delegation, also die stärkste Partei, Wahlpartei der extremen Rechten, vertreten, wobei bei der Mobilisierung sie eigentlich unterging, weil man hat sie nicht gesehen durch die Masse von Leuten. Es gab zwei andere Routen, eine auch wieder eher aus geografischen Gründen, vom Süden her, und es gab noch eine Route, wo speziell die offen faschistischen Kräfte rund um das Institut Civitas wieder liefen. Die liefen von dem Bahnhof, von der Gare d'Austerlitz aus. Und alles floss aber zusammen in der Nähe des Eiffelturms auf dem Champ de Mars. Der offizielle Diskurs war zudem, also jetzt nicht unbedingt, was in der Demonstration vertreten war, wo also von katholisch über bürgerlich bis faschistisch unterschiedliche Kräfte waren und auch ganz viele sozusagen Familien, die jetzt nicht unbedingt politische Aktivisten waren, aber die sich von der einen oder anderen dieser Kräfte mitziehen ließen. Aber der offizielle Diskurs der Veranstalterinnen war zu dem Zeitpunkt ein anderer als der, den wir heute antreffen. Weil Leute, die damals an der Spitze der Bewegung standen, inzwischen an den Rand gedrängt worden sind. Das gilt insbesondere für die damalige Hauptgalionsfigur und auch Hauptrednerin, die am vergangenen Sonntag dazu aufgerufen hat, nicht zu demonstrieren, weil ihr das Ganze inzwischen so aus dem Ruder gelaufen ist, dass sie meint, das geht alles viel zu weit. Das handelt sich um jemand, die bekannt wurde unter ihrem Künstlerinnennamen, Frigide Barjot. Also ich meine, gut, sich einen solchen Künstlernamen zu geben, auf die Idee muss man auch erst kommen, weil Frigide heißt Frigide und Barjot heißt bescheuert. Also ist natürlich auch eine Anspielung auf Brigitte Bardot, also Brigitte Bardot umgedreht, Frigide Barjot, aber man muss auch erst auf die Idee kommen, sich so zu nennen. Frigide Barjot ist der Name von, also ist eine, jemand, die sich für eine Kabarettistin hält oder für sehr komisch, für unheimlich saukomisch hält. Das ist der Künstlername von Virginie Thelem. Virginie Thelem ist jemand, die aus einer großbürgerlichen rechten Familie kommt. Ihr Vater Jacques Thelem war früher ein Financier, ein Sponsor von Jean-Marie Le Pen. Also dafür kann die Tochter nicht, sofern sie nicht auf denselben Faden wandelt. Also sie hat auch erzählt, dass sie als Jugendliche, als Teenagerin von ihrem Alten mit zu Jean-Marie Le Pen genommen wurde. Sie war dann jemand, die sich ein bisschen zuerst von dieser Familie entfernt hatte und also sich irgendwie als Kabarettistin und Künstlerin durchgeschlagen hat, die aber immer so ein stark katholisches Element gleichzeitig beibehalten hat. Und ihr Mann, den sie dann geheiratet hat, Bruno Thelem, ist wiederum jemand, der politisch aktiv war bei der bürgerlichen Rechten. Also er war Mitarbeiter von Charles Pasqua, der zweimal das Innenminister besetzt hat als konservativer Hardliner. Der Innenminister war in den Jahren 1986 bis 88 und 1993 bis 95. Und der Mann dieser Virginie Thelem alias Frigide Barjot war eben der Redenschreiber von Charles Pasqua bei seinem zweiten Durchgang durchs Innenministerium. Diese Frau hatte offiziell einen Diskurs, der sagte, wir haben überhaupt nichts gegen Homosexuelle. Homosexuell zu sein ist kein Problem. Es geht einzig und allein um die Frage, was passiert mit den Kindern. Also Homosexuelle können alles machen, was sie wollen, das dürfen sie, ist alles kein Problem. Sie können nur keine Ehe eingehen, weil wer sagt Ehe, sagt Adoptionsrecht. Und damals war noch die Rede, wovon die Regierung inzwischen selber zurückgewichen ist, was die Regierung nicht machen wird. Aber damals war noch die Rede, dass es neben dem Adoptionsrecht auch das Recht auf künstliche Befruchtung, also auf Kinderzeugung im Krankenhaus geben soll. Und der offizielle Diskurs war also, Kinder brauchen Schutz und deswegen brauchen Kinder relativ klare Anhaltspunkte und deswegen zwei verschiedengeschlechtliche Rollen, zwei unterschiedliche Rollen in der Familie, weil es ihnen fürs Leben sozusagen Repair, also wie sagt man, Orientierungspunkte gibt, Rollenmuster und dass sie sich wiedererkennen dann im gesellschaftlichen Leben, das war der Diskurs. Aber solange es nicht um Kinder geht, also um einen familiären Rahmen, der es auch erlaubt, Kinder in diesem Rahmen zu haben oder aufzuziehen oder zu erziehen, solange ist alles in Ordnung. Also was die Leute privat machen, geht nur die Leute was an, solange sie nicht heiraten. Das führte unter Umständen zu Kommunikationsunfällen, weil die Begründung zum Teil auch ein bisschen manchmal durcheinander rutschte oder etwas verrutschte. Also ich erinnere mich zum Beispiel an diesem 13. Januar 2013, da war eine große Bühne aufgebaut auf diesem Champ de Mars, also in Sichtweite vom Eiffelturm. Und zu den ersten Rednern, also die sozusagen das Publikum aufwärmten, bevor es dann ein Musikprogramm gab und dann die Hauptrednerinnen. Zu den ersten Rednern gehört Leute, die als Homosexuelle vorgestellt wurden. Der eine hat also auch nur kurz geredet, aber hat auch gesagt, also okay, ich bin homosexuell, aber Kinder und Familie, das geht ja nicht. Und der zweite sagte aber so ziemlich das Gegenteil, weil der zweite trat auf und sagte, also Kinder ist alles kein Problem, Kinder könnten wir auch großziehen, nur also Liebe kann ja nicht funktionieren ohne Polarität, also ohne dass es zwei verschiedene Pole gibt, weil sozusagen Pole wie bei der Elektrizität, es muss einen Pluspol und einen Minuspol geben, sonst gibt es keine Anziehung. Also gegenseitige Anziehung kann ja nicht funktionieren, ohne dass es einen Unterschied gibt. Und deswegen, also der Typ tritt auf und sagt selber, er sei schwul. Und aber also sozusagen, das kann ja nicht funktionieren, das kann ja keine Liebe sein. Aber sonst ist alles wurscht. Also Kinder, gar kein Problem, auch Kinder unter Schwulen. Also ich meine, es ist ein bisschen widersprüchlich zu seinem eigenen Lebensstil, wenn es denn stimmt, was er sagt. Vielleicht ist es auch jemand, der eher psychiatrische Probleme hat. Aber jedenfalls, es war sozusagen von der offiziellen Begründung, war es manchmal auch ein bisschen komisch, wie es rüberkam. Es gab so PR-Unfälle. Aber der offizielle Diskurs war der. Der offizielle Diskurs war erstens, wir sind unpolitisch. Zweitens, wir machen uns nur Sorgen um die Kinder. Aber ansonsten, die Homosexuellen als individuell machen, was sie wollen. Und natürlich wollen wir niemanden diskriminieren. Und drittens beruhte die Kommunikation damals ganz stark auf Werbung, auf Publicity mit symbolischen Elementen. Insbesondere, was Frigitte Bardot damals eingeführt hat, waren diese Farben. Das heißt, alle sollten etwas Weißes, etwas Blaues oder etwas Rosafarbenes tragen. Aus zwei komplementären Gründen, die sich ergänzen. Das eine ist, dass Blau-Weiß-Rosa ähnlich aussieht wie Blau-Weiß-Rot, also die Nationalfarben, die Trikolore. Und zum Zweiten, weil natürlich das verdeutlichen sollte, dass es die klaren bipolaren Geschlechterrollen gibt, also Blau für die Jungs, Rosa für die Mädchen. Und dass das natürlich auch ganz klar intendiert war. Nun gingen ein paar Wochen durchs Land. Es gab noch ein paar Demonstrationen, mal kleinere, mal größere. Es gab wieder eine größere Demonstration am 24. März, wieder mit Teilnehmerzahlen, die in die Hunderttausende gingen. Und dann kam die Verabschiedung im Parlament. Die fing Anfang April an, die Debatte in der Nationalversammlung, und es kam dann in den Senat, also ins Oberhaus. Und Mitte April wurde das Gesetz dann definitiv verabschiedet. Wie gesagt, dann ging es noch zum Verfassungsgericht, und Mitte Mai war es dann vom Verfassungsgericht durchgewunken. Und in den zwei Wochen der Parlamentsdebatte, also in der ersten Aprilhälfte, hat sich das auf der Straße stark radikalisiert. Weil was jetzt in den Vordergrund rückte, waren militante Straßenschlachten. Das heißt, militante Gruppen bekamen Oberwasser. Zumindest am Ende der Demonstrationen. Also tagsüber wurde demonstriert und am Abend bekamen sozusagen militante Gruppen dann die Straße für sich, nachdem das eher bürgerliche Publikum nach Hause gegangen war. Ab dem Zeitpunkt, eigentlich ab der Demo vom 24. März, also die schon in der Woche vor dem Beginn der Parlamentsdebatte stattfand oder am Wochenende davor, da gab es schon die erste Spaltung. Also es gab Spaltung aus inhaltlichen und aus taktischen Gründen. Die taktischen Gründe waren die Frage, versucht man den Durchbruch, also die Stadtverwaltung von Paris oder die Polizei, das Polizeipräsidium, die Polizeipräfektur hatte gesagt, auf den Champs-Élysées konnte er nicht demonstrieren, aber also es gibt eine Route, die ist zugelassen, aber die Champs-Élysées als Prachtstraße gehören nicht dazu. Wobei, also eigentlich lässt man niemanden auf den Champs-Élysées demonstrieren, nicht nur die nicht. Normalerweise werden die Champs-Élysées nie vor Demonstrationen zugelassen. Und es gab dann aber Leute, die einen Durchbruch versucht hatten, die dann also auch ein bisschen Tränengas abbekommen hatten, und weil die Polizei war genervt. Auch wenn, also es war immer wieder festzustellen, dass es bei der Polizei auch einige Sympathien gab, inhaltlich, weil Polizisten oft auch eher konservativ als subversiv oder revolutionär sind, hat auch was mit der Berufsstruktur zu tun, aber gut, wenn Polizisten angegriffen werden oder wenn Leute einen Durchbruch versuchen, da wo sie nicht demonstrieren dürfen, dann nervt es die, das heißt, dann prügeln die auch mal oder dann greifen die auch mal zum Tränengas, und so war es da halt auch. Aber das diente zum Anlass, also es gab tatsächlich einen kleineren Tränengaseinsatz, um eben diesen Durchbruch auf die Champs-Élysées zu verhindern. Es gab dann auch Leute, die das sehr tragikomisch, sehr theatral in Szene gesetzt haben, zum Beispiel die rechtskatholische oder katholisch-fundamentalistische frühere Wohnungsbauministerin Christine Boutin, fiel demonstrativ in Ohnmacht, obwohl sie 200 Meter vom Tränengas entfernt war und also gar nichts abbekommen hat, aber die fiel dann demonstrativ um und sagte, ach, wie schlimm, mein Herz, obwohl es lächerlich war, weil sie war 200 Meter von da weg, wo es den Einsatz gab. Das wurde in Szene gesetzt und wurde dann auch so verkauft, teilweise von den organisierenden Spektrum, das gesagt wird, da werden Familien angegriffen mit Tränengas, während die Ganoven frei rumlaufen und die Polizei gar nichts mehr macht, seitdem die Sozialisten regieren und in den Banlieues die Barbaren sich austoben. Gleichzeitig hier werden Familien angegriffen, und das zeigt ja wirklich, wie groß die gesellschaftliche Schieflage ist und so weiter. Bei dieser Demonstration fing schon der Bruch an, weil das bis dahin agierende Veranstalterinnenkollektiv unter Führung von Frigitte Bardot fing an, die Kontrolle zu verlieren. Weil es gab dann tatsächlich Leute, die sozusagen auf eine Art von moralischer Panik setzten und sagten, jetzt wird es ernst. Also erstens, die sozialistische Diktatur beweist jetzt, dass sie sich gegen uns durchsetzt, auch mit Gewalt. Und also wie bei jeder Demonstration, wenn irgendwelche Leute einen Durchbruch versuchen, ja. Aber das wurde von manchen Strömungen genommen, um zu sagen, da zeigt sich doch, dass wir jetzt in eine sozialistische Diktatur übergegangen sind oder dabei sind, in eine sozialistische Diktatur abzugleiten. Und das Zweite war natürlich das Näherrücken des Abstimmungstermins, sodass es sozusagen ernst wurde. Die Regierung hat dann auch den Abstimmungstermin um 2 bis 3 Wochen nach vorne gezogen. Die Abstimmung sollte eigentlich Ende April, Anfang Mai stattfinden und fand dann Mitte April statt, die definitive Abstimmung über die Annahme des Gesetzes, weil die Regierung sagte, wir als Sozialdemokratie, wir wissen, dass, und das stimmt auch, dass bei jeder sozialen Mobilisierung Leute hängen bleiben, die sich organisieren. Das heißt, es bleiben bei jeder länger dauernden sozialen Mobilisierung, bei jeder länger dauernden gesellschaftlichen Bewegung bleiben organisierte Kerne zurück. Das heißt, Leute, die sich orientieren, die in Kontakt kommen, in Berührung kommen mit politischen Aktivisten und Ideen und die sich dann die Frage stellen danach, was machen wir jetzt, wenn die Bewegung vorbei ist und die sich organisieren möchten. Die Sozialdemokratie hat dadurch wiederholt ganze Generationen von Nachwuchspolitikern und Politikerinnen rekrutiert, zumindest in der Vergangenheit. Heute würde ich sagen, ist es vorbei, weil das, was jetzt die Regierungspolitik ist, das dürfte weit genug vom Anliegen jeglicher sozialer Bewegung sein. Aber und deswegen sagten Regierungspolitiker, die selber zum Teil, also bei Studierendenbewegungen zum Beispiel als Nachwuchspolitiker rekrutiert worden waren, je länger dieser Zirkus dauert, desto mehr wird der harte Kern wachsen von Leuten, die da hängen bleiben. Und deswegen ist es gut, sozusagen dieses Bewegungstheater abzukürzen. Das heißt, der Termin wurde ein bisschen vorgezogen. Das diente aber dann wiederum manchen Kräften in der Bewegung dazu zu sagen, da seht das doch. Sie nehmen uns ja sogar die Gelegenheit zur Debatte, indem Sie die Parlamentsdebatte abkommen. Das beweist doch, in welchem Maße wir jetzt in einer sozialistischen Diktatur leben. Das heißt, das ursprüngliche Veranstalterkollektiv um Brigitte Bardot fing an, die Oberhand zu verlieren. Und es gab eine neue Plattform, die gegründet wurde, unter dem Namen Le Printemps Français, also der französische Frühling, also natürlich sozusagen in etwas skurriler Abwandlung des arabischen Frühlings, nach dem Motto, jetzt haben wir unseren eigenen Frühling, unseren christlichen, abendländischen, nationalistischen Frühling. Also Le Printemps Français ist eine Plattform, das angeleitet wird durch eine Frau, die schon mal für die UMP, also die stärkste Oppositionspartei, die konservative Hauptpartei, die aber einen rechtsextremen Rand hat, kandidiert hat in Versailles, die aber in Versailles Kommunalparlamentarierin ist als divers droite, also bei einer kleineren konservativen Kraft, die sozusagen als freie Wählerliste oder als jedenfalls als abweichende Liste neben der UMP angetreten ist. Das ist also eine konservative, rechtskonservative Politikerin aus Versailles. Das ist natürlich kein Zufall, Versailles, weil Versailles war schon immer, in Versailles war der Königshof und Versailles war schon immer der Ort, wo sich historisch die konterrevolutionären und reaktionären Milieus gesammelt hatten. Vergleichbare Orte gibt es in Deutschland auch. Es gibt geschlossene konservative Milieus in, was weiß ich, in Paderborn oder in manchen Örtlichkeiten in Bayern. Der Unterschied ist, dieses Milieu ist potenziell radikalisierbar und ist potenziell aktivierbar mit einem apokalyptischen Diskurs nach dem Motto, man will euch die Utopie aufzwingen. Das hat damit zu tun, dass der Übergang von der Feudalordnung und der alten Ordnung, wo die katholische Kirche eine weltliche Macht ausübte, zur bürgerlich-liberalen Ordnung mit der Französischen Revolution in Frankreich abrupt und durch einen scharfen Bruch erfolgt ist. Also auch mit Gewalt durchgesetzt worden ist. Während ja sozusagen dieser historische Bruch in Deutschland, in Österreich und anderen Ländern nicht in derselben Form, erstens historisch später und zweitens eher ohne revolutionäre Brüche oder ohne größere revolutionäre Brüche erfolgt ist, sodass diese Milieus in die bürgerliche Republik hinein integriert wurden und auch lange Zeit noch das Sagen hatten, zum Beispiel über die CDU, CSU. Das heißt, in Deutschland ein konservatives, christliches Milieu, was weiß ich, Sexualkundeunterricht in der Schule eher ablehnt oder als Perversion oder als Zeichen der Dekadenz des Abendlandes sieht, die natürlich konservative Milieus, die natürlich gegen die homosexuellen Ehe wären in Deutschland, die weisen nicht dieselbe Radikalisierungsbereitschaft auf. Und ich glaube, das macht die Massenmobilisierungs- und Radikalisierungsbereitschaft in Frankreich aus, dass es einfach dieses historische Gedächtnis gibt der Zuspitzung, wo auch in konservativen oder reaktionären Milieus, zumindest in manchen historischen Konstellationen, nicht konservative, abwartende Haltung vorherrscht, so nach dem Motto, es soll alles bleiben, wie es ist und am besten man bewegt sich nicht, sondern umgekehrt, wo eine Radikalisierungsbereitschaft da ist, um den Umbruch zum Negativen, also die als negativ empfundene Veränderung zu verhindern. Es gab in historisch jüngerer Zeit, also nach dem Zweiten Weltkrieg, zwei Beispiele, wo es diese reaktionäre Mobilisierungsbereitschaft gab. Okay, das eine war tatsächlich eine reine Abwehrbewegung. Am 30. Mai 1968 die Massenmobilisierung von 1 Million Menschen auf den Champs-Élysées, in dem Fall haben sie sie bekommen, durch die Gaullisten gegen die Mai 68-Bewegung. Okay, das war eine Abwehrhaltung. Und im Frühjahr 1984 die Massenbewegung für die sogenannte freie Schule, l'école libre, also für die Verteidigung der Privilegien der katholischen und also konfessionell gebundenen und zahlungspflichtigen Privatschulen. Die damalige Linksregierung, das war eine Koalition aus SP und aus Sozialdemokratie und KP, plante die staatliche Finanzierung und die öffentliche Finanzierung der Privatschulen einzuschränken. Das ist meines Erachtens ein Fehler, weil meines Erachtens müsste man die Privatschule abschaffen, aber gut. Oder die konfessionell gebundene Privatschule abschaffen, aber gut, das wäre politisch wahrscheinlich nicht durchsetzbar gewesen. Das heißt, es war ein noch relativ harmloser Gesetzentwurf, aber das führte damals zu einer ähnlichen rechten Massenmobilisierung wie jetzt. Und parallel dazu, im Übrigen war es gekoppelt an den Durchbruch des Front National zur Massenpartei auf Wählerebene, weil der erste Wahlerfolg, wo der Front National auf landesweiter Ebene zur Massenpartei wird, sind die Europaparlamentswahlen im Juni 1984, die mitten in dieser Mobilisierung liegen. Auch wenngleich in einer anderen Konstellation mit einer Wählerschaft, die sich seitdem verschoben und verändert hat bei der extremen Rechten, mit einem Einbruch in die Arbeiterwählerschaft, den es damals nicht gab, den es heute gibt. Also schon mit Unterschieden auch. Le Printemps Français, diese Plattform, die dann sozusagen sich an die Stelle der ersten Veranstalterkollektive geschoben hat, zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass es einerseits eine bürgerlich-konservative, reaktionär grundierte Grundausrichtung gibt, also mit dieser Béatrice Bourges an der Spitze, aber andererseits auch bestimmte zum Beispiel Stilelemente und Kommunikationselemente benutzt werden, die eher typisch sind für faschistische Bewegungen, wie zum Beispiel das gezielte Übernehmen von Symbolen, die als subversiv oder revolutionär gelten, die aber bei der Linken geklaut worden sind und die umgepolt, deren Bedeutung umgesetzt wird, umgepolt wird. Also zum Beispiel Le Printemps Français, der französische Frühling, benutzte Plakate mit einer geballten Faust, beziehungsweise mit zwei geballten Fäusten, mit dem Unterschied zu linken Plakaten, dass es also jetzt nicht eine geballte Faust vor einer Menschenmenge in einer Demonstration oder bei einer Streikversammlung war und wo in der Regel die Faust in Rot ist, sondern die Faust war in Weiß und drumherum waren die Silhouetten blau und rot. Also auch wieder, weil es die Farben der Trikolore ergibt, blau, weiß, rot, aber auch natürlich, weil wieder an die Geschlechterrollen erinnert werden sollte, weil die blaue Silhouette war die des Vaters, die rote Silhouette war die der Mutter und die Faust war oben sozusagen auf dem Plakat und unten war die Silhouette eines unschuldigen Kindes, das durch Vater und Mutter geschützt werden soll. Aber dennoch durch diese Faustsymbolik war es sozusagen ein Umdrehen von linker rebellischer Symbolik. Le Printemps Français hat in seiner Kommunikation auch viele sozialkritische, oder vordergründig natürlich sozialkritische, umgedrehte Elemente eingebaut. Zum Beispiel haben sie öfter kommuniziert zum Thema, die Regierung soll sich um PSA kümmern, also um die Massenentlassung, damals die geplante Streichung von 3000 Stellen in Aulnay-sous-Bois, wo also Citroën früher Autos produziert hat. Citroën gehört zum PSA-Konzern, wo also die ganze Stadt natürlich am Rad drehte, weil die ganze Stadt pleite machen würde, wenn diese Automobilproduktion da abziehen würde. Da hängen indirekt 8000 Arbeitsplätze dran in der krisengeschüttelten Pariser Vorstadt. Und das war damals ein großes Thema im April, Mai 2013. Da gab es also auch Streiks dagegen und so. Und sie hatten also das gab es öfter von links, dass gesagt wurde, die Regierung soll da mal was machen und gegensteuern, was auch nicht passierte. Und das war aber signifikant, dass jetzt sozusagen von rechts das aufgegriffen wurde. Und die sagten, die Regierung soll sich darum kümmern. Also das Problem in Frankreich ist sozialer Natur und das Problem ist nicht die Homo-Ehe, die niemanden interessiert und die nur schädlich ist. Aber sozusagen dieses Einbauen von vordergründig rebellischen oder sozialkritischen Elementen, das ist eigentlich was faschistische Bewegungen machen. Die NSDAP hat Arbeiter und die rote Farbe und so weiter in ihr Repertoire eingebaut. Der Front National hat das auch mitunter gemacht. Also das war eine Besonderheit dieser Plattform. Und die andere Besonderheit war, dass jetzt diese Plattform Le Printemps Français offen auch von den militanten faschistischen Gruppen unterstützt wurde, die also auch im Hintergrund sagten, das ist jetzt sozusagen die neue Plattform, die die richtige ist, während diese Weicheier von davor, also das Kollektiv um Brigitte Bardot, die mit ihrer ständigen Beteuerung, dass man gar nichts gegen die Homosexuellen hat und so weiter, das ist uns alles zu weich und zu schlapp und das interessiert uns nicht. Das heißt, es fing an, einen Bruch zu geben. Es kam dann schnell dazu, dass Brigitte Bardot auch wirklich rausgedrängt wurde aus der Bewegung. Also am 5. Mai das Gesetz war schon verabschiedet, aber noch nicht vom Verfassungsgericht für verfassungskonform erklärt, gab es wieder Aufmärsche in Paris und in Lyon mit einigen 10.000 Leuten. Und da ist Brigitte Bardot war in Lyon und ist aus der Demo ausgepfiffen worden, ist dann rausgegangen, weil es ihr zu heiß wurde, weil sie sich gefährdet gefühlt hat von militanten Neofaschisten, in dem Fall vom GUD, Groupe Union Défense, das ist eine rechtsextreme, vor allem bei Jura-Studenten verankerte studentische Aktivistengruppe, die sie da auspfiffen und also wirklich auch bedrohten. Also seitdem hat das Ganze sich offen politisiert und einen offen rechten Charakter angenommen. Die Bewegung wurde dadurch gleichzeitig etwas minoritärer, weil sie sozusagen offen an einem politischen Standort markiert war. Es gab aber noch mal eine große Aufwallung, es gab noch eine große Demonstration am 26. Mai, das war der Sonntag, nachdem am Wochenende davor das Gesetz unterzeichnet worden war vom Staatspräsidenten. Und da gab es schon eine erste Spaltung im konservativen Lager. Bis dahin hatten wir also eine Mobilisierung von religiösen Kräften, es gab immer wieder eine Beteiligung von Abgeordneten und von Mandatsträgern und von Parteifunktionären, von der ÖMP, also der stärksten konservativ-wirtschaftsliberalen Oppositionspartei, und es gab eine Beteiligung von Funktionsträgern und Abgeordneten des Front National. Die Parteien waren aber trotzdem über ihre Strategie ein bisschen uneinig. Zum Beispiel beim Front National war es so, dass die Parteivorsitzende Marine Le Pen gegen den Aufruf zu den Demonstrationen war. Einmal, weil, also es gibt ein unerklärtes Element, dass ein Teil ihrer Berater Homosexuelle sind, okay, oder zumindest, dass es in der Partei das Gerücht gibt, aber es trifft wahrscheinlich auf manche Berater zu. Ich denke jetzt an bestimmte Namen, aber das ist auch wurscht. Das war aber, glaube ich, nicht das Ausschlaggebende. Das Ausschlaggebende war, dass sie sagte, okay, ihre erste Stellungnahme im Herbst 2012 war, diese Mobilisierung könnten vielleicht relativ klein bleiben. Und wenn wir uns damit zu sehr identifizieren, dann bleiben wir in der konservativ-reaktionären Ecke. Also weil der Front National historisch wird mit Abtreibungsgegnerschaft und rechtskatholischen Strömungen und offener Homophobie assoziiert. Aber Marine Le Pen, die ja für eine neue Generation an der Spitze steht, Frau, 45, zweimal geschieden, die also schon zumindest für einen anderen Lebensstil in privaten Belangen steht, als die Vorgängergeneration, also die mit ihrem Vater identifiziert wird, auch wenn der auch geschieden wird und wieder verheiratet, diese neue Führungsgeneration hat sich ja gerade bemüht, aus dieser ganz dezidiert in moralischen Fragen reaktionären Miefecke rauszukommen, um sich neue Wählerschaften zu erschießen. Frauen, was Marine Le Pen auch teilweise gelingt, einfach weil sie selber es verkörpert und eine Frau ist, jüngere Generation und natürlich den Einbruch in die Arbeiterwählerschaft, die in religiösen Fragen indifferent ist, diesen Einbruch setzt sie fort, also den gab es schon vorher, den gab es in den 90er Jahren. Das heißt, sie hat gesagt, aus dieser Lebensschützer- und rechtskatholischen Ecke müssen wir raus. Und wenn die Demos da in diesem Milieu gefangen bleiben, dann ist das schädlich für uns. Weil sie versucht, also Marine Le Pen als Parteivorsitzende, auch an ein neues Modell von extremer Rechte in Europa anzudocken. Sie hat mehrmals Geert Wilders getroffen, sie hat ihn im April 2013 in Paris getroffen, sie hat am 13. November 2013 mit Geert Wilders in Den Haag eine gemeinsame Pressekonferenz gegeben. Und Wilders steht ja für eine extreme Rechte, wie sein Vorgänger Pim Fortuyn, der am 6. Mai 2002 getötet wurde. Er steht für eine extreme Rechte, die sagt, wir als extreme Rechte, wir verteidigen doch die Schwulen und die Frauenrechte und die sexuellen Freiheiten, weil unser Hauptfeind, der barbarische Moslem, ist es doch, der reaktionär ist und das Rad zurückdrehen will. Also wir in unserer Festung Europa, die wir verteidigen müssen, wir nehmen doch sozusagen die Schichten, die bis dahin der extremen Rechten eher fernstanden, die Homosexuellen und die Frauen und auch die Juden, die nehmen wir doch mit. Gegen den Hauptfeind, die muslimische Einwanderung. Und Marine Le Pen hat zumindest ein Auge, mit dem sie auch auf dieses Modell der extremen Rechten in Europa schielt. Und dann war es, glaube ich, auch ein strategisches Element, dass sie sagte, was eigentlich die Gesellschaft polarisiert, sind nicht diese Fragen homosexuellen Rechte und was sie als kulturelle Fragen abbuchen würde, sondern was eigentlich die Gesellschaft polarisiert, sind die harten sozialen Themen, Arbeitslosigkeit und soziale Ungleichheit. Und deswegen hat sie gesagt, unsere Partei muss ganz darauf abstellen und sozusagen mit solchen Sachen verlieren wir nur Zeit. Das heißt, die Parteivorsitzende war dagegen, aber sie ist in der eigenen Partei eigentlich überflügelt worden, weil der Großteil der Funktionäre und Funktionärinnen und der Abgeordneten war auf den Demonstrationen. Also ihr eigener Vater und Vorgänger als Parteivorsitzender Jean-Marie Le Pen hat mehrfach erklärt, dass er hingehen würde. Bei den großen Demonstrationen war er persönlich verhindert, weil er irgendwelche Auftritte hatte, aber er ist 86, das heißt, er ist vielleicht auch nicht mehr so zu Fuß mobilisierbar, aber er hat seine Unterstützung erklärt. Und der Front National hat zwei Abgeordnete, die Nichte von Marine Le Pen, Marion Marshall Le Pen, die eher in einem offen kulturreaktionären Milieu steht, eher als ihre Tante. Und Gilbert Collard, das ist ein karrieristischer Anwalt, der in seinem Leben schon alles Mögliche war, Trotzkist, Sozialdemokrat, Liberaler, Sarkozy-Anhänger, also Konservativer und dann Marine Le Pen-Anhänger. Also es ist auch jemand, der eigene Persönlichkeit hat, aber die beiden Abgeordneten waren zum Beispiel bei den Demonstrationen. Also die großen Parteien der Rechten waren gespalten und wenn es aus taktischen Gründen war. Die Spaltung in der ÖMP hat sich vertieft, nachdem das Gesetz verabschiedet war. Es gab bis dahin schon Leute, die meinten, das geht zu weit und diese ganze reaktionäre Mobilisierung, da sind auch Sachen dabei, die nicht gut sind. So der liberalere Flügel hat ein bisschen sich gesträubt. Aber als das Gesetz einmal in Kraft war, haben wesentliche Teile der ÖMP gesagt, okay, wenn ein Gesetz einmal in Kraft ist, dann kann man die Autorität des Staates nicht in Frage stellen. Immer natürlich mit dem Hintergedanken, übermorgen könnten wir wieder regieren und wir wollen nicht, dass Demonstrationen gegen uns stattfinden. Wenn wir ein Gesetz verabschiedet haben, was umstritten ist, und sei es aus sozialen oder wirtschaftlichen Gründen, sondern wenn ein Gesetz einmal Gesetz ist, dann rüttelt man nicht mehr dran. Bis zur nächsten Wahl, wenn die nächste Parlamentsmehrheit über was anderes abstimmen kann. Das heißt, ein wachsender Teil der ÖMP hat ab dem Zeitpunkt Mitte Mai, wo das Gesetz in Kraft war, gesagt, okay, jetzt treten wir auf die Bremse. Der Parteivorsitzende Copé, Jean-François Copé, hat aber gesagt, nein, einmal gehen wir noch hin. Okay, danach ziehen wir uns langsam zurück, aber dieses Mal gehen wir noch hin. Die Spaltung deckte sich ungefähr mit der Spaltung zu anderen Fragen, weil Copé bei der Frage Umgang mit dem Front National, Bündnis oder nicht, oder wie verhält man sich im zweiten Wahlgang, bei Fragen des Rassismus immer schärfere Positionen bezogen hat, als die Leute, die sich abgegrenzt haben, eher stärker. Also es deckte sich ungefähr mit der Mitte-Rechts gegen Rechts, zu einer rechtsextremen, offenen Position zur Spaltung zwischen den beiden innerhalb der Partei. Die Mobilisierung vom 26. Mai war nochmal ein Erfolg, auch mit konservativer Beteiligung und mit faschistischen Gruppen und mit dem Front National und so weiter. Und dann hätte man glauben können, das Ganze flaut ab. Dann kam der Sommer, das Sommerloch. Juli, August sind normalerweise für politische Mobilisierung tote Monate in Paris, aber es war nicht so. Das ist ein bisschen das Erstaunliche an der Bewegung. Das kennt man auch von linken Bewegungen eigentlich nicht, weil eine Bewegung dauert mal 2-3 Monate oder einen Monat wie der Mai 68. Das heißt, dieses fraktionsübergreifende Ding, man schafft es, eigentlich unvereinbare Sachen auszuklammern und an einem Strang zu ziehen, an einem Punkt. In dem Fall war der Punkt relativ klein, weil der einzige inhaltliche Nenner war Hollande, hau ab. Aber das ist natürlich durch die Anti-Homo-Ehe-Bewegung gestärkt worden. Natürlich, also du hast völlig recht. Nicht nur, dass ein harter Kern bleibt und sich weiter strukturiert von Leuten, die vorher keine Politik machen, sondern auch, dass es diese Connections gibt zwischen unterschiedlichen Milieus. Das ist tatsächlich eines der Ergebnisse. Also was es mit Dieudonné auf sich hat, Dieudonné ist ein schwarzer Theatermacher. Sein Vater ist Kameruner, seine Mutter ist bretonische Soziologin. Der Typ ist Ende 40 und war früher Antirassist, vor 20 Jahren, und hat sich radikalisiert und in was hineingesteigert über die Idee, also er hatte ein Projekt, einen Film zu machen über die Sklaverei. Und er hat sich selber aufgeschwungen zum Sprecher der Schwarzen, die Opfer oder deren Vorfahren Opfer der Sklaverei waren. Er hat ein Filmprojekt vorgestellt zu Anfang der 2000er Jahre und das wurde nicht finanziert. Und er hat sich dann reingesteigert in die Idee, ein Aspekt davon ist das, was man als Opferkonkurrenz bezeichnet. Es hat was damit zu tun, dass die Juden, die Kinowelt, Hollywood und so, ist ja angeblich bekannt, dominieren und dass sie nicht wollen, dass man über was anderes redet, über ein anderes Menschheitsverbrechen als über die Shoah, über den Holocaust. Und in diese Idee hat er sich reingesteigert. Er ist gleichzeitig, also er hat dann auch ein paar Sprüche über Ben Laden und schon richtig, dass in den USA mal was heimgezahlt wurde am 11. September abgelassen, die wahrscheinlich dazu beigetragen haben, dass er ein bisschen in der Theaterwelt an den Rand gedrängt wurde. Jedenfalls, oder in der Kulturwelt, es ging ja um ein Filmprojekt. Jedenfalls, er hat sich dann wüst reingesteigert in die Vorstellung, dass die Juden oder jüdische Interessen ihn daran hindern, seinen Film zu machen, weil auch Juden sich bereichert haben als Bourgeois, also einmal durch Finanz und Bank, und man kennt ja das antisemitische Stereotyp vom Finanzkapital, aber auch durch die Sklaverei, was historisch einfach Unfug ist, weil er hat dazu manche Zitate vom Stapel gelassen, die einfach historisch purer Unfug sind, weil der Sklavenhandel unter der französischen Monarchie wurde durch ein Gesetzbuch, den Code Noir, reglementiert, und der Artikel 1 des Code Noir lautet, dieser Kommerz ist den Juden verboten. Also es ist historisch barer Unfug, aber er hat sich reingesteigert nach Motto, da ist ein Zusammenhang, Juden bereichern sich, handeln mit Sklaven, sind Banker und heute haben sie einen Einfluss, der mich daran hindert, meinen Film zu machen. Und er hat sich angelacht als politischen Kumpan, also die beiden arbeiten eng zusammen, Alain Soral. Alain Soral ist jemand, der zumindest vordergründig so rotbraun auftritt als Querfrontler. Er behauptet immer, er sei mal links gewesen, aber zum Teil lässt sich das nicht nachweisen, was er von sich behauptet. Er behauptet zum Beispiel, er sei bis 1993 in der KP gewesen. Dafür gibt es aber schlicht keinen Nachweis. Also manche Sachen, die er behauptet, treffen schlicht nicht zu. Er gehörte aber auf jeden Fall vor 30 Jahren zu einer sich links glaubenden Schickeria, so einer Kulturschickeria. Er hielt sich für ganz schlau und für einen großen Soziologen und Welterklärer und hat Bücher verpasst, dass die Soziologie des Anbaggerns. Also er war schon immer ein Sexist, ein Machist, aber er hielt sich für sehr schlau und für einen großen Schickeria-Typen und hat sich aber auch sozusagen viele Feinde gemacht, auch deswegen, weil es ein furchtbar egozentrischer Typ ist und ein cholerischer Typ. Und er ist der offenste Ideologe in Frankreich, der offenste antisemitische Ideologe in Frankreich. Er hat jetzt in einem Buch, das im Dezember rausgekommen ist, gesagt, ich habe was dagegen, dass ich es als rechtsextrem bezeichnen werde. Ich bin nicht rechtsextrem, weil die zionistischen Banker sind rechtsextrem und die US-Neokonservativen. Ich bin französischer Nationalsozialist. Okay, damit sind die Dinge relativ klar. Das ist der große Kumpan von Dieudonné. Soral ist der, der das lanciert hat, die Geschichte mit dem Gerücht über die Schulen, was da alles mit den Kindern angestellt wird. Das kommt aus seinem Umfeld, die Kampagne. Soral ist er tritt oft politisch im Duo mit Dieudonné auf, und das sind tatsächlich auch Leute, die sind auch bei, also Dieudonné weniger, Soral mehr, aber deren Anhänger sind auch in den Bewegungen gegen die Homo-Ehe gewesen. Also eine Besonderheit von Soral ist, dass er vordergründig auftritt als jemand, der ganz integrativ ist, weil er sich auch an die Franzosen migrantischer Herkunft wendet. Das ist seine Masche. Alles gegen den Hauptfeind Juden. Und wenn man dann genau hinguckt, sagt er aber auch keine Einwanderung mehr, Grenzen zu und so. Also er hat dann auch zum Teil, er ist dann mit muslimischen Verbänden in Marseille in Kontakt getreten, aber irgendwann haben sie sich dann plötzlich auch spinnefeind gegenübergestanden, weil dann hat er wieder Sachen gesagt, die nicht reinpassen in die Demagogie. Soral ist ein Typ, der, noch kurz dazu, er war 3 Jahre, hat er führende Funktion beim Front National bekleidet, also er war im, das dritthöchste Führungsgremium beim Front National heißt Zentralkomitee, weil als die Partei gegründet wurde in den 70er Jahren, wie andere rechte Parteien, haben sie gesagt, als organisatorisches Modell muss man die Organisationsform der KP übernehmen, weil die sind diszipliniert, das ist unser Hauptfeind und wir müssen vom Feind lernen. Das heißt, die Führungsorgane heißen Exekutivbüro, Politbüro und Zentralkomitee, wie früher bei Parteien im sowjetischen Block. Und das dritthöchste Führungsgremium ist also das Zentralkomitee. Hat allerdings nicht viel zu sagen, weil es eine pyramidal aufgebaute Führerpartei oder jetzt Führerinnenpartei ist. Alain Soral saß in diesem Zentralkomitee, was eigentlich ein Labergremium ist, also was nicht die definitiven Entscheidungen trifft, von Februar 2006 bis Februar 2009. Er ist dann ausgetreten und hat mit Dieudonné eine Liste aufgestellt zur Europaparlamentswahl 2009. Und die beiden, sie haben eine gewisse Ausstrahlungswirkung auch auf bestimmte, aber wirklich auf ganz bestimmte muslimische Kräfte. Aber wirklich auf ganz bestimmte. Es gibt zum Beispiel einen Typ, der eher ein Sektenführer ist, der heißt Yahya Gwasmi, ist ein Typ, der vom sunnitischen Islam, also ist ein Typ algerischer Herkunft, in Algerien gibt es keine Schiiten, er ist also gebürt von familiärer Herkunft Sunnit, ist aber zum Schiitentum konvertiert und hat so ein Sektenzentrum in Nordfrankreich, das er leitet, das Centre Zahra in Dunkerque, in Dünkirchen. Und das ist ein Typ, der trat auf der Pressekonferenz auf und sagt, hinter jeder Scheidung in Frankreich steht ein Zionist. Also ich meine, gut, da ist die Verschwörungstheorie schon, hat schon psychiatrische Dimensionen. Aber das, okay, das sind jetzt nicht die französischen Moslems, im Gegenteil, dadurch, dass der Typ zum Schiitentum konvertiert ist, das ist eher eine Sekte. Aber es gibt nur andere Strömungen, die da andockfähig sind oder an die sie andocken können. Aber das ist so ein bisschen die Besonderheit. Das heißt, Sorel ist auch jemand, der insofern so ein bisschen strömungsübergreifend mal arbeiten kann, der aber auch immer wieder Leute abstößt durch seinen Egozentrismus und so. Und ich glaube, sein Modell ist, was sich in diesem Bündnisding jetzt von diesem Tag des Zorns mit durchgesetzt hat, weil das ist mit der Erfolg davon, dass da ganz unterschiedliche Spektren zusammen sind. Die große Unbekannte ist aber das Verhalten des Front National, weil der war bei diesem Tag des Zorns nicht dabei. Weil das wird ja die weiße Weste beschmutzen, da sind ja wirklich Sachen gerufen worden, das geht nicht, als Wahlpartei, die 20% bekommen will. Im Moment läuft es arbeitsteilig. Die Wahlpartei, die saubere, also vordergründig sauberen Sachen macht und die zugespitzteren Sachen auf der Straße. Gibt es noch Beiträge oder Fragen? Ansonsten sind jetzt ja auch schon über anderthalb Stunden hier, würde ich die Veranstaltung schließen und vorschlagen, wenn es noch weitere Fragen gibt, die unten beim Bier zu klären, oder?